Okay, Mädchen, bitte gib mir ein paar Sekunden. Denn deine Freundin ist leider gerade verschwunden. Und genau deshalb kipp ich den Drink und setz mich direkt neben dich hin. Schau nur kurz ins Glas und dann zu dir rüber. Ich dachte, du bist normal, doch jetzt bin ich klüger. Du scheinst keine dieser Frauen zu sein, die sich durch Betten schläft. Ansonsten baue ich mir ein. Nein, ich bin nicht der Typ, der Drogen konsumiert. Hab ich das richtig verstanden? Du kommst zu mir. Also, damit meine ich nicht, du rutschst zu mir her. Schau dich an und du sagst, warum guckst du hierher? Ich erwider, nun ja, du bist ein schöner Mensch, ja. Und die sind selten wie Leute, die keinen Döner kennen. Die sagt, egal was du denkst, schlag's dir aus dem Kopf. Denn auf Typen wie dich hab ich gerade keinen Bock. Das Leben kann nicht immer schön sein wie du. Und nein, dieser Song hat nicht mit Blödheit zu tun. Ich will dir einfach nur ehrlich ins Gesicht sagen, du bist toll und ohne dich kann ich heute nicht schlafen. Das Leben kann nicht immer schön sein wie du. Und nein, dieser Song hat nicht mit Blödheit zu tun. Ich will dir einfach nur ehrlich ins Gesicht sagen, du bist toll und ohne dich kann ich heute nicht schlafen. Komm schon, ich hab so lang kein Mädchen mehr. Ich bin so aus der Übung, mir fällt das Reden schwer. Bitte gib mir doch ne Chance, auch wenn's nur eine ist. Schau, wir beide schweigen nicht, Erwachsene unterhalten sich. Okay, ich bin nicht erwachsen, eigentlich nur 20. Und wenn mir eins gefällt, dann ist es halt dein Anblick. Und der bringt mich dazu, dass ich dich hier voll quatsch. Mit der Hoffnung, dass ich irgendwann Erfolg hab. Und du vielleicht mehr Interesse an mir zeigst als diese ganzen Tussen in der letzten Zeit. Ich bin ehrlich, ich hatte nicht wirklich Glück, tja. Ich glaub, echt, die dachten, ich bin ein Verrückter. Dabei bin ich nur ein Rapper, der Gesellschaft sucht, die natürlich weiblich sein sollte, mir gefällt er nun. Bist es du, ich hoffe, du hast Verständnis für die Masche. Ach, ich esse Bohnen, also komm, geh zur Sache. Das Leben kann nicht immer schön sein wie du. Und nein, dieser Song hat nicht mit Blödheit zu tun. Ich will dir einfach nur ehrlich ins Gesicht sagen, du bist toll und ohne dich kann ich heute nicht schlafen. Das Leben kann nicht immer schön sein wie du. Und nein, dieser Song hat nicht mit Blödheit zu tun. Ich will dir einfach nur ehrlich ins Gesicht sagen, du bist toll und ohne dich kann ich heute nicht schlafen. Das Leben kann nicht immer schön sein wie du. Und nein, dieser Song hat nicht mit Blödheit zu tun. Ich will dir einfach nur ehrlich ins Gesicht sagen, du bist toll und ohne dich kann ich heute nicht schlafen. Das Leben kann nicht immer schön sein wie du. Und nein, dieser Song hat nicht mit Blödheit zu tun. Ich will dir einfach nur ehrlich ins Gesicht sagen, du bist toll und ohne dich kann ich heute nicht schlafen.